Ja, für alle, die sich eben erst eingeschaltet haben, hier ist auch weiterhin Radio Elektro RVN auf 102,4 MHz mit der Sendung Fanclub Spezial. Und da lernen Sie die einzelnen Moderatoren näher kennen, als auch die verschiedenen Sendungen. So, und jetzt begrüße ich am Telefon mit einem Hallo und Servus und Helau und was es immer noch so gibt, unseren Nachrichtenredakteur Frank Ewen. Grüß dich, Frank. Grüß dich, Charlie. Grüß Gott oder schönen guten Tag oder kein Helau, nicht unbedingt jetzt noch nicht. Die Hörer von Elektron RVN. Ganz genau. Und normalerweise musst du ja hier am Sender immer so ein bisschen förmlich bleiben durch die Nachrichten bedingt. Ja, es ist manchmal fürchterlich. Ein Versprecher, der bisschen daneben haut, wo man lachen möchte. Das sollte man tunlichst vermeiden, aber ich genieße das im Moment jetzt mal etwas ohne Papier vor mir und ganz normal reden zu dürfen. Ist auch ganz schön mal. Das ist ja eine tolle Sache. Frank, du arbeitest ja nicht nur die Nachrichten aus, sondern bist auch so ein bisschen beteiligt in der Redaktion bei der Sendung Bücherlese. Du machst nämlich den aktuellen Buchtipp. Ja, das ist ein Metier, was mich interessiert, ja, der Bereich Kultur, der Bereich Literatur, das sind so Sachen, die mir schwer am Herzen liegen. Und vor allen Dingen, die Materie ist nicht immer ganz so trocken, nicht ganz so politisch wie die Nachrichten, die man sprechen muss. Ein bisschen wird das ja aufgefangen durch die Regionalnachrichten, wo man klein wenig Schmankerl unterbringen kann. Aber normalerweise bleibt zum Entfalten eigentlich mehr die Buchecke übrig. Abschließende Frage, Frank, wie kommst du an die heißen Nachrichten ran? Ach, das ist schwierig und Berufsgeheimnis. Oh, gut, du hast dich also hier ganz diplomatisch aus der Affäre gezogen. Gut, ich danke dir, du bist ja morgen früh wieder um 7 Uhr, bist du wieder dran. Auf jeden Fall, dann hören wir uns wieder, ne? Okay, gut, alles also klar, dann. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Ja, das war Frank Ewen mal von einer anderen Seite und morgen früh ist er wieder parat für die Nachrichten um ganz genau 7 Uhr.